Wenn Jesus Christus unser einziger Mittler bei Gott ist, warum nehmen wir unsere Zuflucht auch zur Vermittlung der allerseligsten Jungfrau Maria und der Heiligen? Jesus Christus ist unser Mittler bei Gott, weil er allein uns als wahrer Gott und wahrer Mensch Kraft seiner eigenen Verdienste mit Gott versöhnt hat und alle Gnaden von ihm erlangt. Die allerseligste Jungfrau Maria und die Heiligen aber helfen uns, Kraft der Verdienste Jesu Christi und durch die Liebe, die sie mit Gott und mit uns vereint, mit ihrer Fürbitte die Gnaden zu erlangen, um die wir bitten. Das ist eines der großen Güter der Gemeinschaft der Heiligen. 9. Glaubensartikel ist die Heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Dass Jesus Christus der einzige Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, es streitet keiner ab. Der Heilige Paulus schreibt es ausdrücklich. In diesem Sinne, wie es hier genau erklärt ist, sehr präzise auch, im Heiligen bis dem 10., ist Jesus Christus der einzige Mittler, der Kraft seiner eigenen Verdienste uns mit Gott versöhnt hat und uns alle Gnaden von ihm erlangt. Aber auf andere Weise, auf ihre eigene Weise, ja, alle sechste Jungfrau Maria und dann wieder auf andere Weise die Heiligen, ja, sind unsere Fürsprecher, die Kraft der Verdienste Jesus Christus und durch ihre Verbindung mit uns, durch die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Heiligen, mit ihrer Fürbitte die Gnaden erlangen, für uns erlangen, die wir bitten.